Erster in den Tagen von Ahasveros, der über ein riesiges Reich mit 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien herrschte, geschah Folgendes. Zweiter zu dieser Zeit saß König Ahasveros auf seinem königlichen Thron in der Festung Susa, die das Zentrum seiner Macht war. Dritter im dritten Jahr seiner Herrschaft gab er ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Diener, wobei auch die Anführer aus Persien und Medien anwesend waren. Vierter, er zeigte ihnen 180 Tage lang den Reichtum seines Reiches und die prachtvolle Herrlichkeit seiner Macht, um seine Größe zu beweisen. Fünfter, nachdem diese Zeit vorbei war, veranstaltete der König ein 7 Tage langes Fest für das ganze Volk in Susa im Garten seines Palastes. Sechster, der Garten war mit kostbaren Stoffen in Weiß und Blau geschmückt, während die Gäste auf goldenen und silbernen Polstern auf einem bunten Marmorboden saßen. Siebter, die Getränke wurden in verschiedenen goldenen Gefäßen gereicht, und es gab reichlich Wein, weil der König sehr großzügig war. Achter, beim Trinken gab es die Regel, dass niemand gezwungen wurde, da der König seinen Beamten befohlen hatte, jeden Gast selbst entscheiden zu lassen. Neunter, auch Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen, das im königlichen Palast von König Ahasveros stattfand. Zehnter, am siebten Tag war der König wegen des Weins in sehr guter Stimmung, weshalb er seinen 7 Dienern einen besonderen Befehl gab. Elfter, sie sollten Königin Vasti mit ihrer Krone vor den König bringen, damit die Völker und Fürsten ihre Schönheit sehen konnten, denn sie war sehr attraktiv. Zwölfter, doch Königin Vasti weigerte sich, dem Befehl des Königs zu folgen, woraufhin der König sehr wütend wurde und sein Zorn entbrannte. 13. Der König sprach daraufhin mit den Weisen, die sich mit Gesetzen und Bräuchen auskannten, da er wichtige Entscheidungen immer mit Experten besprach. 14. Die 7 wichtigsten Fürsten von Persien und Medien, die dem König am nächsten standen und hohe Ämter hatten, berieten ihn in dieser Angelegenheit. 15. Er fragte sie, was man laut Gesetz mit Königin Vasti tun sollte, weil sie den Befehl des Königs nicht befolgt hatte. 16. Memushan antwortete vor dem König und den Fürsten, dass die Königin nicht nur den König, sondern alle Männer im ganzen Reich beleidigt habe. 17. Wenn die Frauen von dem Verhalten der Königin hören, werden sie ihre Ehemänner verachten, weil sie sich auf das Beispiel der Königin berufen. 18. Schon heute werden die vornehmen Frauen in Persien darüber sprechen, was zu großem Ärger und Respektlosigkeit in den Familien führen wird. 19. Falls der König einverstanden ist, sollte er ein Gesetz erlassen, das nicht geändert werden kann, damit Vasti nie wieder vor ihm erscheinen darf. 20. Wenn dieses Gesetz im ganzen großen Reich bekannt wird, werden alle Frauen ihren Ehemännern wieder Ehre erweisen, egal ob sie arm oder reich sind. 21. Dieser Vorschlag gefiel dem König und den Fürsten sehr gut, weshalb er genau das tat, was Memushan empfohlen hatte. 22. Er schickte Briefe in alle Provinzen des Reiches, damit jedermann in seinem Haus der Herr sein und seine eigene Sprache sprechen sollte.